sind wir verpflichtet, der Kirche zu gehorchen. Ja, manchmal, sagen die Leute heute, die Traditionalisten, aber nur, wenn die Kirche katholisch lehrt, der Papst. Ohne Zweifel, sagt der heilige Pius X., im Gegenteil dazu, sind wir verpflichtet, der Kirche zu gehorchen, weil es Jesus Christus selbst gebietet und weil die Gebote der Kirche helfen, die Gebote Gottes zu halten. Das sind keine Dinge, die den Geboten Gottes widersprechen, fern davon, sondern eben Zusätze, Verdeutlichungen der Gebote Gottes, zum Beispiel das Messgebot. So ist, wenn man runter zu ihren Feiertagen die Heilige Messe besuchen muss, ist eine Präzisierung des dritten Gebots. Soll es den Tag des Herrn heiligen. Wir sind immer verpflichtet, das ist ein ganz allgemeiner Grundsatz. Wer euch hört, hört mich. Wer euch verachtet, verachtet mich. So Christus zu den Aposteln. Also, wenn ich den Bergoglio verachten muss, weil er verächtlich ist und handelt und redet, dann habe ich ein Problem, wenn ich gleichzeitig als den katholischen Papst, obersten Lehrer, unfehlbaren Stellvertreter Christi, ansehen muss. Es geht halt nicht beides zusammen. Außer in einem modernen Gehirn geht alles zusammen. Kraut und Rüben, Quadrate und Kreise, alles selbe. Ohne Zweifel sind wir verpflichtet, der Kirche zu gehorchen, weil es Jesus Christus selbst gebietet. Und weil die Gebote der Kirche helfen, die Gebote Gottes zu halten.